Manchmal ist es nur eine einzige Äußerung, die einem gleich ernst gemeinte Morddrohungen bescheren kann. Der Politologe, Historiker und Islamkritiker Hamed Abdel Samad hat im Juni in einem Vortrag gehalten. Tja, und mit dem hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Jetzt ist er verschwunden. Die ägyptische Polizei, die geht davon aus, dass er entführt worden ist. Und bei mir im Studio ist jetzt Martina Schulte von der Webschau, die sich mit Hamed Abdel Samads Verschwinden aus Netzsicht beschäftigt hat. Martina, bevor wir über das Verschwinden reden, erst mal vielleicht klären, wer ist das überhaupt, Hamed Abdel Samad? Hamed Abdel Samad ist ein deutscher Schriftsteller und Politologe mit ägyptischen Wurzeln. Er ist der Sohn eines Imams aus Gizeh. Er kam 95 mit 23 Jahren nach Deutschland, studierte Politik, Sprachen, hier davor auch in Kairo. Er schrieb Bücher, er war kurzzeitig Mitglied der Muslimbruderschaft, wandte sich dann aber von der Organisation ab und wurde zu einem entschlossenen Kritiker des Islamismus. Und hier in Deutschland ist er den meisten Menschen wahrscheinlich vor allen Dingen durch zwei Fernsehgeschichten bekannt, und zwar einmal durch dieses Entweder-Broder. Kennst du das? Hast du das auch gesehen damals? Nee, das ist leider mir vorbeigezogen. Das war halt so eine satirische TV-Doku, in der er als Muslim zusammen mit einem jüdischen Journalisten und einem Hund durch Deutschland gereist ist, um NPD-Wähler und ehemalige SED-Funktionäre durch provokante Fragen vorzuführen. Hat auch, glaube ich, irgendeinen Fernsehpreis gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und später dann, während des arabischen Frühlings, war er dann auch bei vielen Leuten auf dem Bildschirm. Denn er war nämlich ein gefragter Gesprächspartner für viele Fernsehsender. Er hat den Menschen hier in Deutschland immer wieder erklärt, warum die Aufstände ein historischer Glücksfall für den arabischen Raum sind und der Westen die Demokratiebemühungen dort unbedingt unterstützen müsse. Er wurde also mit dem Tode bedroht, also hat richtig Morddrohungen bekommen. Das hatte was mit seiner islamkritischen Haltung zu tun. Ja, ne? Und vor allen Dingen auch mit diesem Vortrag, den du vorhin auch schon erwähnt hast. Dieser Vortrag im Juni 2013 in Kairo, der hat, glaube ich, sein Leben schon, ja, kann man sagen, komplett verändert. In diesem Vortrag hat er der Muslimbrüderschaft islamischen Faschismus vorgeworfen und sagte damals wörtlich, dieser Faschismus sei in der Entstehungsgeschichte des Islams zu begründen. Und am nächsten Tag, kannst du dir vorstellen. Ja, das kam nicht gut an. Dem ja, genau. Und im Internet gab es dann halt schon am nächsten Tag Mordaufrufe gegen ihn. Von ihm gerne frequentierte Aufenthaltsorte in Kairo wurden im Netz veröffentlicht. Sein Foto versehen mit einem Wanted Schriftzug tauchte im Netz auf, und diese Morddrohung gegen ihn, die wurde dann auch sogar im Fernsehen nochmal weiter verbreitet. Es gab da einen salafistischen Sheikh, Assam Abdel Magdet, und der sagte damals im TV-Sender El Hafiz, er muss getötet werden und seine Reue wird nicht akzeptiert. Abdel Magdet ist keine kleine Nummer in Ägypten. Er war damals ein ganz enger Verbündeter des damaligen Staatspräsidenten Mohamed Morsi. Und kannst dir vorstellen, nach diesen Vorfällen hat sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, sein Leben dramatisch geändert. Die Bundesregierung hat sich dann auch bei den ägyptischen Behörden dafür eingesetzt, dass Abdel Samad, der ja einen deutschen Pass besitzt, dass immer, wenn er nach Ägypten kommt, dass er dann eben von Leibwächtern beschützt wird. Aber trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen ist er halt am Wochenende in Kairo verschwunden. Weiß man denn, was passiert ist? Also man weiß von seinem Bruder Mahmoud Abdel Samad, dass er das ägyptische Nachrichtenportal Yom Sabah darüber informiert hat, dass sein Bruder am Sonntag entführt worden ist. Und diesen Artikel, den hat das Blog Ruhrbarone ins Deutsche übersetzt. Und da kann man eben nachlesen, dass das ägyptische Innenministerium Abdel Samad Bodyguards zur Verfügung gestellt hatte, dass er an diesem Tag allerdings ohne den Schutz unterwegs war zu einem Treffen in einem Park. Und gegen Nachmittag hat er eben der Bruder erzählt, rief er wohl einen Leibwächter von unterwegs an und sagte ihm, dass er von einem schwarzen Auto verfolgt wird, seit er sein Hotel verlassen hat. Und dieses Auto muss ihn dann auch noch bis an sein Ziel, nämlich den Azar Park, weiterverfolgt haben. Und um 16.50 Uhr hat sich dann die Spur von ihm verloren. Und dieser Zeitungsartikel, der verbreitete sich über die Facebook-Seite des bekannten marokkanischen Bloggers Kassim El-Ghazali im Netz. Und auch andere Freunde von Hamed Abdel Samad, wie der Freitagsjournalist Walid Malik, die bestätigten die Entführung via Twitter. Malik twitterte damals, bestätige die Meldung ägyptischer Medien, Hamed Abdel Samad wurde entführt. Und erst nach diesen Meldungen in den sozialen Medien schalteten sich dann auch die Medien ein und die deutschen Behörden. Ja, können die überhaupt was tun? Tun die was? Ja, ich meine, die können nicht viel tun. Also halt das in diesen Fällen Übliche. Die FAZ berichtet, dass sich die Bundesregierung von Ägypten schnellstmögliche Aufklärung über das Schicksal von Abdel-Samad ausbedungen habe und dass der deutsche Botschafter in Kairo eingeschaltet ist. Und die ägyptischen Behörden, die gehen wohl auch von einer Entführung aus. Das hat zumindest gestern ein Beamter der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Er sagte auch, es sei eben nicht auszuschließen, dass radikale Extremisten für das Verschwinden verantwortlich seien. Kann man denn einschätzen überhaupt, wie gefährlich die Lage für ihn ist, vorausgesetzt, er wurde entführt von den Mitgliedern der Muslimbruderschaft? Naja, wenn man sich die Leute anschaut, mit denen er sich scheinbar verdorben hat, würde ich sagen, ist es ziemlich gefährlich. Es gibt ein Interview mit Zeit Online, da hat er nochmal darüber gesprochen, über diesen Assem Abdelmaged, also diesen Sheik, der diese Fatwa da gegen ihn ausgesprochen hatte. Der ist der Anführer der militanten Terrorgruppe Jamaa Islamiyah, die früher schon mehrere Terroranschläge in Ägypten verantwortet hat, darunter eben auch die Ermordung des Präsidenten Sadat Anfang der 80er Jahre. Und Abdelmaged ist mehrfach verurteilt. Er saß lange in Haft und er ist jetzt auch gerade wieder aktuell vor Gericht, weil er verdächtigt wird, hinter den gewaltsamen Ausschreitungen in Gizeh vom 15. Juli zu stehen. Und damals war er ja zwischenzeitlich eben auch staatstragend und einer der wichtigsten Verbündeten von Mursi und Leiter seiner Unterstützungskampagne. Und das war, sagte Hamed Abdel-Samad damals auch eben in diesem Zeitinterview, vermutlich auch der Grund, warum er sich ermächtigt fühlte, Todesurteile auszusprechen im Fernsehen. Ohne, das muss man sich mal vorstellen, in der ARD zum Beispiel so einen Aufruf. Ja, genau. Also ohne irgendwie zu fürchten, dass es irgendwelche juristischen Konsequenzen gibt. Und klar, er gehört jetzt nicht mehr der Machtelite an, aber die sind natürlich seit Jahren da verdammt gut organisiert. Und in diesem Zeit-Online-Interview sagte er dann eben auch, ich zitiere: Als ich auf dem Tahrirplatz vor 2 Jahren gegen Mubarak demonstriert habe, hatte ich nie gedacht, dass mein Land nach dem Sturz Mubaraks noch unfreier wird. Ich bereue es trotzdem nicht, denn wir hatten es in Ägypten mit einer Diktaturzwiebel zu tun, die aus mehreren Schichten bestand. Die Schicht des Mubarak-Clans, die Militärdiktatur und die religiöse Diktatur. Und man muss jede Schicht nach der anderen abschälen, um zu einem demokratischen Kern zu gelangen. Freiheit ist teuer.